sagen Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Ausgriffs-CD. Zeilenende. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Die Elite. Stuttgart. Und wieder einmal sind wir zusammengekommen, um hier eine kleine Podcast-Folge aufzunehmen. Grüß Gott. Hallo. Ja, Was ist denn das Thema? Weiß ich nicht. Du hast gesagt, ich hab irgendeinen Tweet abgesetzt und du hast gesagt, das ist unser Thema. Ach so, okay, ja. Und bei Twitter geht's um den Moment, also bin ich jetzt raus. Okay, dann bin ich quasi jetzt heute fürs Thema zuständig. Um Einzelheiten wäre ja nichts Neues. Ja, genau. Also ich meine, dafür habe ich dich. Das Schöne ist, ich weiß auch, woran das bei dir liegt, dass du das dir nicht merken kannst. Willst du jetzt sagen, dass ich alt bin? Nein. Das finde ich gut. Aber du bist einfach zu abgelenkt. Du guckst, du hörst inzwischen den Podcast. Hast du was gesagt? Ja, du hörst inzwischen den Podcast. Ah, ja. Und du schaust Serien. Ja. Und du spielst Computerspiele. Manchmal. Ja. Und ich lese Bücher. Und du liest Bücher. Skandalös. Und weißt du, was das Schlimme zwischendrin ist? Schlafen. Ja, du schläfst auch, aber nein, ich meine, was mit diesen vier Medien oder vielleicht auch noch fünf, wenn du nochmal irgendwas im Fernsehen schaust, falls das vorkommen sollte. Siehst du hier einen Fernseher? Oder du musst noch, ja, wenn du Musik hörst, vielleicht, also ja. Du musst ja auch noch. Das Problem ist nicht der Medienkonsum, sondern auch teilweise die Auswahl. Du musst dich noch damit auseinandersetzen, was du überhaupt konsumierst, in welcher Form. Meistens als Pille. Falsches Thema. Entschuldigung, ganz falsches Thema. Nein, wir reden nicht über Drogenmissbrauch, wir reden über Medien-Overkill. Medien-Overkill. In was für einer Broschüre von der Bundeszentrale für politische Bildung hast du das denn gelesen? Habe ich nirgends gelesen, aber tatsächlich ist es doch so, wenn, also im Grunde bist du heutzutage, egal was du tust, völlig erschlagen mit einem Überangebot an Medien in allen Bereichen. Und im Grunde ist ein Großteil der Zeit, die du aufbringst, auch damit noch belegt, dass du Kuration lesen musst oder einfach dich auf Kuration verlassen musst. Mhm. Das heißt, dass unser modernes Medienzeitalter ist daran schuld, dass ich kein Leben mehr habe. Das kommt noch hinzu. Du bist quasi auch noch mit Medienkonsum so dermaßen überladen eigentlich, dass du ganz entspannt soziale Beziehungen ganz leicht hinten runterfallen lassen kannst. Ist das legitim? Du bist der Philosoph von uns beiden. Du bist der Soziologe, du bist der Experte für soziale Beziehungen. Ja eben, deswegen, also ich kann da nichts dazu sagen. Soziale Beziehungen sind ja quasi, wenn es legitim wäre, die hinten runterfallen zu lassen, dann würde ja quasi überhaupt nichts mehr mit. Dann wärst du quasi arbeitslos. Dann wäre ich quasi arbeitslos. Oh, sehr geil. Oder ich hätte Nutzloses studiert, so habe ich wenigstens Taxifahren studiert. Du hast Nutzloses studiert? Nein, ich habe Taxifahren. Hast du im Studium gelernt, Karten zu lesen? Ja, das auch. Ich dachte, du hast Soziologie studiert und nicht Geografie. Und Politikwissenschaft habe ich studiert. Politikwissenschaft. Aha. Also im Notfall kann ich dir sogar dieses England-Ding ad absurdum führen. Nö, das tun die schon selber, das musst du nicht mehr machen. Ja, da gibt's von Morgenthau diese Theorie. Morgenthau war doch der Deutschland in eine Agrarstadt verwandeln wollte. Ja, Morgenthau war vor allem der quasi hergeleitet hat, warum der Erste Weltkrieg einfach so auf dieser Überkandidelung der einzelnen Staaten entstanden ist. Also dieser, wie hieß dieses griechische Fachwort? Diese Überschätzung von sich selbst? Narzissmus? Nee, schlimmer. Narzissmus, Selbstverliebtheit? Nee, Selbstüberschätzung. Egal, wurscht. Also Fakt ist, wir reden gar nicht über Politik. Wir wollen beim Medienkonsum bleiben. Wir wollten beim Medienkonsum bleiben, ja. Genau. Also im Grunde hast du tatsächlich doch heutzutage ein Überangebot an allem. Jein. War das immer schon so? Ist ja meine erste Frage. Können wir mal. Das ist. Also da können wir können ja mal überlegen. Also, wir haben ja verschiedene Medien. Genau. Nehmen wir als Beispiel dieses Seriending. Ja. Was ja? Oder Film und Serien. Gab es da schon immer ein Überangebot an Hochqualitativem? Ist es heutzutage überhaupt ein Überangebot an Hochqualitativem? Die Frage wäre, genau, also Qualitätskriterien würde ich gar nicht in Anschlag bringen, erst einmal. Ja, doch so ein bisschen Qualitätskriterium schon. Also so zumindest so ein bisschen ein Level. Also ich meine, ein Home-Video kann jeder drehen, aber das hat jetzt kein Qualitäts... Ja klar, es hat keinen Qualitätsanspruch, aber Qualität ist dahin gefährlich, weil du ja zu unterschiedlichen Zwecken Serien guckst. Manchmal willst du dich einfach nur berieseln lassen, manchmal willst du was Spannendes haben, wo du auch zum Denken aufgefordert bist, manchmal willst du Mindfuck erleben und manchmal willst du Love Island gucken. Okay, das sagt mir alles nichts. Ich schaue zu wenig Serien. Das Grunde ist es unabhängig von, das ist, du kannst es ja auch mit Filmen machen. Du kannst, wenn du abschalten willst, Rosamunde Pilcher. Ne, ja, so aber du hast ja schon Qualitätsmerkmale in der Produktion. Also da wird ja, ist ja zumindest schon mal eine Produktionsfirma dahinter. Ja, ob das Ding qualitativ hochwertig ist, darüber lässt sich streiten. Du möchtest einen gewissen Produktionsstandard. Du möchtest Professionalität als Kriterium haben. Ja, genau, so einen gewissen professionellen Qualitätsstandard, also in der Produktion. Und im Grunde gab es dieses Überangebot schon immer oder hatten wir das eigentlich gar nicht so in der Richtung, dass man sagen kann, okay, wenn ich jetzt heute sagen möchte, ich möchte einen Horrorfilm gucken, dann gehe ich in die Videothek und da finde ich vielleicht 3 Filme oder finde ich da 10 Filme oder finde ich da 100 Filme, die ich noch nicht gesehen habe, wenn ich ein Horrorfilm-Fan bin? Wenn ich heutzutage irgendwie in die verschiedenen Bibliotheken, Online-Bibliotheken gehe und sage, ich hätte gerne einen Horrorfilm in einem gewissen Standard, dann finde ich da wahrscheinlich, oder Film und Serie zusammengeschmissen, finde ich da wahrscheinlich 1000. Findest du wahrscheinlich 1000. Du kannst aber nur einen schauen. Das heißt, sobald du 2 Filme hast zur Auswahl, hast du schon ein Überangebot. Weil du eine Entscheidung treffen musst. Nee, ich kann ja auch den Abend gucken. Ich kann ja den Abend 2 Filme gucken, dann funktionieren 2. Ich habe nächstes Wochenende wieder 2 Filme, dann komme ich vielleicht aufs Jahr gerechnet, wenn ich, oder sagen wir es mal so, ich habe samstags immer mein Horrorfilmabend. So, Samstag mein Horrorfilmabend, das nehme ich als schönes Beispiel, weil ich schaue keine Horrorfilme, das ist mir zu langweilig. Und ich verstehe den Gruselfaktor. Ich finde mein Leben auch gruselig genug, da brauche ich nicht noch Horrorfilme. Jetzt gehe ich hin und sage, okay, ich schaue jeden Samstag einen Horrorfilm. Ja. Oder 2. Ja. Weil Samstag ist mein Horrorabend. So, dann komme ich aufs Jahr gerechnet auf 100 Horrorfilme. Richtig. Weil dann habe ich noch Weihnachten und Ostern zwischendrin vielleicht. So, dann komme ich, wenn ich jeden Samstag einen Horrorfilm schaue, komme ich auf 100 Horrorfilme. Mhm. Wenn jetzt aber im Jahr viel, viel mehr produziert werden, als ich da konsumieren kann. Ja. Habe ich ein gewisses Überangebot? Ja, aber deine These, die du mal in den Raum gestellt hast, war ja, ist das ein modernes Phänomen. Aber und du genau. hast dieses Überangebot im Prinzip, sobald du mehr Filme hast, als du gucken kannst. Und egal, wie du die Rechnung anfängst, sobald du guckst 2 Filme am Samstag, aber es kommen pro Woche 3 Filme raus, 3 Horrorfilme, was bei, nehmen wir mal großzügig an, jedes, sagen wir 50 Länder dieser Erde haben die Kapazitäten und Ressourcen, sich eine eigene Filmindustrie zu leisten. Und du wirst immer irgendwelche Menschen finden, die Spaß an Horror haben und Horror produzieren. Das heißt, du hast automatisch irgendwie ein Überangebot. Gut, dieses Überangebot wurde ja bis dato immer kuratiert. Das heißt, du hast jemanden gehabt, einen Filmkritiker, der sich, keine Ahnung, die ganze Woche Horrorfilme reingezogen hat und gesagt hat, okay, von den 5 Filmen, die Woche rauskommen, sind 2 gut, ja, einer Mittelmaß und 2 sind völlige Grütze in Story und allem drum und dran. Genau. Wenn du dem vertraut hast, dann war zumindest einer davon wirklich Grütze und der andere war so Mittelmaß bis schlecht. Und wenn du einen Kritiker gefunden hast, dem du vertrauen konntest, dann hattest du zumindest eine gewisse Kuratierung. So. Richtig. Dementsprechend, das war das Maß, das gegen das Überangebot entgegenwirkte. Das dir Orientierung geboten hat, ja. Genau. Also das war ja quasi ein Mittel gegen das Überangebot. Jetzt ist es allerdings so, dass dieses Überangebot ja nicht mehr in der Zwischenzeit 2:5 ist, sondern du hast in der Zwischenzeit so ein Überangebot von 2:10 oder sowas. Also so einen richtig ultimativen medialen Overkill. Jein. Du Kuratierung kannst du ja nach wie vor leisten. Du brauchst jetzt nur quasi, du brauchst eine Metakuratierung. Du musst dir erstmal schauen, welcher Kurator in etwa deinen Geschmacksbedürfnissen entspricht, weil genau, wenn ein Kurator 10 Filme in der Woche schafft und jetzt plötzlich 100 in der Woche rauskommen, brauchst du einfach 10 Kuratoren mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Du merkst schon, du musst dich mit der Kuration beschäftigen. Ja, das machst du dann einmal und dann vertraust du dem. Ja, aber du musst dich ja trotz allem mit dem, was er kuratiert, mit der, also du musst dich quasi mit der Kritik dessen, was er da rausgesucht hat, auch auseinandersetzen. Das heißt auf Deutsch, du bist eigentlich, also wir reden jetzt nur, wir haben jetzt nur diese Ebene Horrorfilm. Ja, ja. So. Aber es ist allerdings so, ich habe ja jetzt gerade gesagt, du hast diesen Samstag. Mhm. So. Jetzt guckst du natürlich nicht nur den Horrorfilm, du hast auch noch, keine Ahnung, Videospiele. Mhm. Du hörst noch Musik. Ja. Du liest noch Bücher. Ja. Du schaust noch Serien. Ja. So. Mit anderen Worten, du bist in der Zwischenzeit mit, und du hörst Podcasts. Schlimm. Du bist mit Medien in der Zwischenzeit so dermaßen überladen. Also nehmen wir mal an, ich rechne da einfach mal Pi mal Daumen. Ich habe einen Arbeitsweg von vielleicht 30 Minuten hin und 40 Minuten zurück. Mhm. Diese 30 bis 40 Minuten sind 70 Minuten am Tag. Macht bei 5 Tagen die Woche 350 Minuten. Mhm. So. Diese 350 Minuten sind Arbeitsweg, den ich für Podcast-Konsum wunderbar nutzen kann. Ja. Und hier haben wir einen Deckel. Ja, für jede Flasche gibt es einen Deckel. Ja, der runtergefallen ist. Diese 350 Minuten kann ich decken mit Podcast. Ja. Gut, ich kann auch einkaufen vielleicht mit Podcast decken. Ich kann am Samstag und Sonntag ein bisschen Podcast hören. Aber jetzt ist es ja so, dass unter der Woche erscheinen ja, gefühlt wesentlich mehr Minuten Podcast als irgendwas. Das heißt auf Deutsch, ich muss noch raussuchen, was mir gefällt, was ich mag. Und hab dann für den Fahrtweg Podcasts. Richtig. So, da muss ich aber die 350 Minuten, die sind schnell voll. Ja, das war ja, wie gesagt, das ist etwas über eine Stunde pro Arbeitstag. Ja, also wenn du rechnest, wir gehen so, keine Ahnung, eine Stunde manchmal eine halbe, mal eine Stunde. Mhm. Das heißt, ja, wir sind schon mal ein Podcast für einen Hinweg oder sowas. Ja, genau, so anderthalb, ja, für den Rückweg. Wenn wir eine Stunde sind, anderthalbfache Geschwindigkeit, dann sind wir mit einer Stundenfolge in 40 Minuten durch. Gut, dann haben wir eine Folge Taschenmuschig. Ja. Die geht auch noch mal eine halbe, bis eine Stunde. Ja, ist schon mal ein Arbeitstag durch. Perfekt. Dann kommen so die zwei, drei Politik-Podcasts, die man so durch die Woche durchhört. Die glücklicherweise nur alle Jubeljahre erscheinen? Nee, die erscheinen wöchentlich. Oh Gott, sowas würde ich gar nicht erst hören. Dann hast du noch so ein paar Comedy-Lustig-Podcasts, die halt auch regelmäßig kommen. Interview-Podcasts, die regelmäßig kommen. So ein bisschen, also im Grunde bist du auch da, ja. Genau, da musst du dann eine Entscheidung treffen, will ich Comedy-Podcasts überhaupt hören oder möchte ich mir die Zeit nicht für was Lustiges nehmen? Ja, aber mir ist es jetzt passiert, dass zwei Podcasts aus meinem Podcatcher geflogen sind. Ja. Und in dem Augenblick, in dem ich quasi überlegt habe, okay, ich kann jetzt wieder was Neues in meinen Podcatcher aufnehmen. Mhm. Da war ich dann erstmal so, okay, was will ich? Okay, ich hätte gern was Gutes in Richtung so und so. Mhm. Und dann habe ich mal die Abteilung so und so aufgemacht und habe gesehen, ja, und habe es wieder zugemacht. Das war so, okay, wir haben so, keine Ahnung, gefühlt 50 Podcasts von Herrenduos, die sich über Thema X unterhalten. Über Thema Y gibt es ja nochmal so viele und über Thema Z gibt es nochmal so viele. Klingt traumhaft. Und denkst du so, okay, A, wer kuratiert mir das? B, selbst wenn es kuratiert ist, trifft es meinen Geschmack? Also trifft irgendein Kurator meinen Geschmack? Ich meine, dafür hast du ja so Plattformen wie Feed oder sowas zum Beispiel. Mhm. So, und... Aber das klingt gerade so, als ob es kein Überangebot gibt, sondern immer nur zu viel vom ewig Gleichen. Nein, es gibt eben in allen Bereichen ein Überangebot. Also sprich, du hast nicht irgendwie... Wie früher, das klingt wie ein alter Opa, aber ich mach den Scheiß ja auch schon ein paar Jahre. Ja, du bist ja auch schon ein bisschen älter. Ja, ich bin auch schon ein bisschen älter und ich mach diesen Käse hier auch schon ein bisschen länger. Aber sicher so, dass... Könntest du bitte die Zähne wieder reintun, dann versteht dich das Publikum besser. Nein, ich mach meine Zähne wieder reintun. Also, was heißt das hier? Rassismus. Nein, Altersdiskriminierung, kein Rassismus. Irgendein Ismus. Die rassistischen Sprüche spreche ich mir für später auf. Rassismus. Die kommen erst nach der Landtagswahl in Thüringen. Dann ist das nämlich, dann ist es legitim, dann ist es in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wollen wir da in der kurzen drüber reden? über die Landtagswahl in Thüringen. Höckes Helfer. Auf jeden Fall. könnte eine Serie werden. Höckes Helfer. Folge 1, AD. Folge mit Professor Dr. Guido Knopf. Knopf. Ja, wir sollen nicht so viel abschweifen, hat einer wie so gesagt. Die wollen uns nicht featuren, also können die uns mal. Okay, wir schweifen zu sehr ab. Szene sind wieder drin. Jerry ist wieder drin. So, also, wenn ich so zurückdenke, du hast, also so, keine Ahnung, vor 14 Jahren war iTunes halt tatsächlich etwas übersichtlich. Ja. Gab's nämlich noch nicht. Mhm. So in der Form, so richtig die Podcast-Nummer. Aber wenn du so, keine Ahnung, vor, wann habe ich das erste Mal so in die Podcast-Apps reingeschaut? Keine Ahnung. Vor 10 Jahren. Wenn du so vor 10 Jahren irgendwann dich mit Podcasts so ein bisschen beschäftigt hast und da mal geschaut hast, dann gab es da halt, keine Ahnung, 2, 3 Leute, die zu irgendeinem Thema, zu einem größeren Themenkomplex was hatten, die wirklich groß und gut waren. Und dann hattest du vielleicht so 10, die das Feld irgendwie spezifischer beackerten. Ja, okay. Heutzutage hast du, keine Ahnung, 100 Medienproduktionen aus professionellen Häusern zu einem Thema. Mhm. Es gibt in der Zwischenzeit von jedem noch so kleinen Magazin ein Crime-Podcast. Ja. Wahrscheinlich macht sogar die Gärtner-Rundschau einen Crime-Podcast. Der ist seit Jahren sehr erfolgreich. Und behandelt lauter Fälle, in denen Gärtner nicht die Täter waren. Also die 5 Krimis, in denen sie halt nicht der Täter waren. Ja, genau. Das ist ziemlich spannend, der besagte Podcast. Ja, also dementsprechend... Ja. Also Crime ist ja so das Thema und deswegen nimmt sich jetzt jeder diesem Thema an und dementsprechend hast du alleine für das Thema Crime, keine Ahnung, 200 Medienproduktionsfirmen, die da irgendwas produzieren für... Oder 200 Produktionen, die zumindest von, ja, okay, steckt ja überall der gleiche dahinter und zieht seine Fäden, ist ja eigentlich ein großes Konglomerat, dieses Mediending. Ja, genau, und, es ist geschmolzener Käse. Genau, also eigentlich produziert das nur einer. Wissen wir doch alles. Wissen die Elite. Nein, Fakt ist, du hast ein Überangebot, allein in dem Bereich Crime. Kannst du sagen, okay, was möchte ich an Crime hören? Auch das ist ein schönes Beispiel, weil ich höre kein Crime. Ja. Krimi ist mir sowas von egal. Naja, aber also das Überangebot, also das ist ein altbekanntes Problem. Ich meine, es gab ja mal eine Zeit, da gab es noch irgendwie so dieses ganze Internet da. Das war noch nicht so, das war noch was für Nerds. Da haben die Menschen noch ferngeschaut. Und da hattest du gefühlt an jedem Wochentag abends die Auswahl zwischen 3 verschiedenen Tatorten, die da in den diversen dritten Programmen liefen, wo du dich auch entscheiden musstest, welchen du schauen willst. Soko Dingenskirchen? Nee, tatsächlich 3 Tatorte. Hä? Ja, nicht unbedingt neue, aber es gibt ja, den Tatort gibt es seit über 40 Jahren, das heißt, die allerwenigsten Menschen werden sämtliche Tatort-Episoden geschaut haben. Und dann lief halt im Bayerischen Rundfunk zur Primetime irgendwie ein bayerischer, das ist ein Polizeiruf, glaube ich, aber wurscht, wir tun mal so, als ob es da irgendwie in München einen Tatort gäbe, läuft ein Münchner Tatort von vor 5 Jahren, im WDR läuft ein Kölner Tatort von vor 3 Jahren und im Hessischen Rundfunk läuft halt ein Tatort aus Frankfurt. So ein Alter. Ich staune gerade über deinen Medien. Wieso hattest du Bayerischen Rundfunk? Du bist aus dem Bergischen. Satellitenschüssel. Wir reden also nicht von früher, sondern wir reden von gestern. Ich hab meinen Fernseher irgendwann... Deswegen staune ich gerade, weil ich für mich ist natürlich früher irgendwo so die 80er, als man noch keine Schüssel auf dem Dach hatte. Deswegen... Da hatte man genau 3 Programme. Deswegen dachte ich gerade, was im ARD läuft denn? Also Moment, Satellitenfernsehen... Gibt es seit 84, ja. Gab es im zeilenendischen Haushalt, seitdem das Zeilenende 9 ist. Also das ist jetzt schon viele Jahre her. Ja. Ja, wie gesagt, für mich ist also das ist früher halt, deswegen, also das ist früher, dachte ich so, was, das ZDF hat Tatort gezeigt, das ARD hat Tatort gezeigt und... Du bist immer mit Beispielen aus der Streaming-Zeit gekommen, ne? Und der Süddeutsche Rundfunk, damals hieß es nicht noch SDR hier, der Radiosender. Das wiederum, lieber Aushilfs-Jedi, das ist wirklich schon lange her, das war noch vorm Krieg. Nee, SDR und SW. Ja, doch, das war vom Krieg. Nein. Ja, doch. Ja, vom Irakkrieg vielleicht. Ja, ja, genau. Ja. Du hast das Prinzip verstanden. Also für meine Generation ist die Wegmarke vom Krieg nach dem Krieg der Irakkrieg. Okay. Ich weiß, bei dir war das noch der 30-jährige Krieg, aber... Nee, so alt bin ich auch nicht. Nein, aber tatsächlich, also wir hatten ja noch drei Programme, deswegen war ich etwas irritiert. Also wenn du schon von früher sprichst, dann gab es halt nicht drei Tatorte am Abend, sondern... Ja, aber selbst mit dem Kabelfernsehen, das auch seit Mitte der 80er, glaube ich. Ja, sagen wir mal Anfang der 90er. Anfang der 90er verbreitet ist, gab es ja auch schon 20 Kanäle. Ja. Also aber so viele Krimis gab es dann auch. Obwohl dann lief der Tatort auch schon 20 Jahre. Das heißt, eine gewisse kritische Masse an Wiederholungsmaterial gab es da auch schon. Ja, aber da war es Wiederholungsmaterial. Da war's auch, da konntest du es auch nicht auswählen, sondern du musstest nehmen, was du kriegst. Ja, aber du hattest immer die Möglichkeit, nehme ich das eine oder nehme ich das andere? Ja, du konntest nur zwischen den vorgegebenen Optionen. Du hattest quasi nicht diesen Overkill, dass du sagen kannst, so, heute möchte ich eine Serie schauen. Was möchte ich schauen? Fupp, 70.000 Serien auf einen Schlag. Du hattest nicht quasi dieses, okay, jetzt muss ich erstmal überlegen, was will ich denn gucken? Ja, aber 70.000 Bücher hattest du damals schon. Also das ist ja im Laufe der Zeit weniger geworden. Ja, ja, okay, aber... Wir nehmen jetzt ja gerade sehen und filmen einfach mal. Bei Büchern, deswegen, zu Büchern können wir gerne nachher auch noch zurückkehren. Sprich, das mal mit den Büchern vergleichen. Ja, aber der Witz ist, also du kannst es nicht auf ein Medium begrenzen, aber... Nee, aber wir nehmen jetzt, wir hatten jetzt gerade das eine Thema, dann nehmen wir das andere. Wir gehen dann durch Schritt für Schritt verschiedene Medien durch. Du bist so strukturiert. Nee, so ein bisschen zumindest. Ja gut, dann machen wir weiter. Nein, nee, Führe uns mit deiner kundigen Hand. Ja, du warst ja gerade damit beschäftigt auszuführen, dass... Ich war damit beschäftigt, auszuführen, dass du das Problem, dass du Auswahl treffen musst und dass du ein Überangebot hast, eigentlich schon immer hattest. Ja, aber du hattest eben keine freie Wahl früher. Das war eben der Punkt. Du hattest eben... Naja, du hast heutzutage auch nicht unbedingt immer eine freie Wahl. Also du kriegst nicht alles, was du haben möchtest. Die aktuelle Staffel von Doctor Who... gibt es auf beiden Streaming-Portalen, die ich frequentiere, gerade nicht. Die lief dann irgendwie auf ZDF Neo oder so, glaube ich. Das habe ich aber zu spät mitbekommen. Okay. Ja, nee, wir reden nicht von spezifischem Bekommen, sondern ich rede ja davon, dass... Also wenn du vorher... Ja, okay, also wenn ich eine... Bandbreite von 20 Sendern. Auf diesen 20 ja? Sendern lief vielleicht in, keine Ahnung... 19 Fällen Schrott. In 19 Fällen Schrott und in einem lief was Gutes. Dann hattest du das Problem nicht. Wenn lief in zwei Fällen was Gutes... Hattest du zumindest die Lösung Videorekorder, um dann in dem Fall was aufzuzeichnen, was du nicht guckst, was du dann im Anschluss an das andere gucken kannst, wenn dann nichts Gutes läuft. Das war eigentlich das Problem. Das heißt, auf Deutsch, du konntest in diesem analogen Fernsehen, konntest du das, was quasi auf einem anderen Kanal lief, was du möglicherweise verpasst hast, nachholen, wenn dann in keinem Sender was kam. Das heißt, du hattest sogar noch Zeit nachzuholen. Aber heutzutage hast du ja eigentlich gar nicht mehr den Bedarf, irgendwas nachzuholen im Sinne von, oh, das läuft jetzt gerade parallel, weil es gibt ja gerade nichts Paralleles. Das läuft ja alles parallel, wie du es möchtest. Also von daher ist Streaming natürlich ziemlich nice. Ja klar, ich sage, die Technik selber ist ja gut, aber das Problem ist natürlich, dass du dazwischen ein extremes Überangebot hast, hast du ein ganz anderes Problem. Mhm. Also früher hast du dich mit manchen Serien gar nicht auseinandersetzen können, weil es die gar nicht in deinem Horizont gab, weil währenddessen lief was ganz anderes. Mhm. Du hast dann vielleicht um die Ecke damit dich beschäftigt, aber selbst da hattest du ja quasi du hattest eine Selbstkuratierung, du hattest möglicherweise viel deine Serie an einem Tag aus und hast dann die andere Serie geguckt und hast dann gemerkt, oh, die ist gar nicht so geil wie die andere und hast sie dann auch nicht geguckt, also gerade im Bereich Krimi oder sowas, da hast du dann deine Vorlieben, du hast so deine Kommissare beim Tatort, die findest du total toll und den Kommissaro findest du irgendwie total doof, aber den Jan Fedder findest du wiederum ganz nett Kriminalität, Hafenkante oder sowas. Soko Hafenkante. Und dann hattest du noch Soko 5113 oder sowas. Also irgendwas zwischen Bielefeld und Bochum. Keine Ahnung, Bottrop, was weiß ich. Und das hast du dann auch noch geguckt und hast gesehen, das ist eigentlich auch ganz nett, aber irgendwie mag ich dann doch lieber, was weiß ich, was. Wo lief denn das? Lief das in der ARD? Ist die Soko ARD oder ZDF? Nee, Soko ist ZDF. Das heißt, auf Deutsch in der ARD lief zu dem Zeitpunkt das Vorabendprogramm, da lief dann Praxis Bülowbogen oder was weiß ich, was. Du siehst mich, liebe Zuschauer, mein Gesicht ist ein einziges Fragezeichen. Also du musstest früher dich entscheiden, guckst du quasi das eine oder das andere und manchmal... Ja. Und wenn das eine ausfiel, hast du das andere geguckt und hast gesehen, okay, ich verpasse da auch nichts, und dann war das auch nicht schlimm. Okay. Heutzutage hast du ja, im Grunde basiert ja heutzutage 90% der Podcast-Unterhaltungen in Laber-Podcasts darin, dass die Leute sich erzählen, was sie gerade wieder für Serien geguckt haben. Mhm. Und du denkst jedes Mal so, okay. Was total schön ist, wenn es ein Serien-Podcast ist. Nee, es ist ein Laber-Podcast, das ist das Schlimme. Die meisten Leute im Laber-Podcast erzählen sich gegenseitig, was sie jetzt an Serien geguckt haben und was sie davon halten. Und du denkst dir so, Leute, wenn ihr einen Serien-Podcast wärt, der das vernünftig aufbereitet, kuratiert, wäre ich euch super dankbar. Ich würde euch nicht hören, aber ich wäre euch super dankbar, wenn es mich interessieren würde. Aber so ist es ein Laber-Podcast. In dem immer Serien gelacht. Serien also, sind das neue Wetter. Ja, aber ich will, also wenn ich mir mal so das durchschnittliche... Wenn ich mir das durchschnittliche Gespräch bei mir am Arbeitsplatz anschaue mit den Kolleginnen und Kollegen, die so 2-3 Jahre jünger sind im Schnitt als ich, es geht häufig um Serien, auch im normalen Chatgespräch. Das meine ich damit. Das Problem ist doch heutzutage, du hast dieses... Also, ich meine, Serien sind wirklich das neue Wetter. Ja. Du kannst... Ich meine, über Wetter kannst du dich auch nicht mehr unterhalten. Wenn du dich heute über das Wetter unterhältst, dann kommt irgendeiner und sagt, scheiß Klimawandel. Wir reden über Wetter. Ja, Klimawandel. Und dann ist es so, nein, du brauchst jetzt hier nicht irgendwie kleine Schwedinnen hassen. Komm. Genau, geh zu Fridays for Hubraum. Geh zu Fridays for Hubraum. Und schau, keine Ahnung, Babylon 5 oder so in irgendeinem Schmögel. Irgendeinen Scheiß halt. Also nicht irgendwie Star Trek oder sowas. Also ernst, nicht ernstzunehmende Science Fiction. Nee, gut, also hast du die zweite Staffel Star Trek Discovery schon gesehen? Also ernstzunehmend ist das auch nicht mehr. Ich rede von Star Trek, also Raumschiff Enterprise. Don't mess with Zeitreisen, ich rede von Enterprise. Enterprise. Mit Captain Kirk und Spock und. Das Enterprise. Also ich rede von Star Trek, nicht von. Ja, du weißt, dass es da drei Serien gibt, wo die Enterprise die Hauptrolle spielt, ne? Es gibt drei Serien? Ja. Also ich erinnere mich noch, dass es die Star Trek gab, dann gab es die Next Generation. Ja. Und dann gab es noch den Deep Space. Ja, genau. Und dann gab es noch Voyager und dann gab es eine Serie, die passenderweise Star Trek Enterprise hieß. Ja, es gab dann noch die Voyager und dann... genau, dann ja. Gab es Star Trek Enterprise. Ich rede von richtig, also Raumschiff Enterprise. Richtig. Also das alte Zeug da. Ja. Als es noch gut war und ernstzunehmende Science Fiction, weil heutzutage ist es ja. Don't mess with Zeitreisen. Ja, eben, also. Genau. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Haben wir das Thema, können wir auf der Checkliste, was ein erfolgreicher Laber-Podcast machen muss, über Serien sprechen, haben wir jetzt auch erledigt. Nee, bloß nicht. Also, auch da, du siehst, ich alber da nur rum, weil tatsächlich, ich habe den ganzen modernen Käse da auch gar nicht geschaut. Also, das ist so. Ich staune auch jedes Mal, wenn die Leute mir erzählen, so von mir, ich diese Serie geguckt und diese Serie geguckt und diese Serie, und dann denke ich mir so, Leute, wo habt ihr die Zeit her? Also erstens, wo habt ihr die Zeit her? Ja. Zweitens, selbst wenn ich die Zeit hätte, warum wendet ihr diese Zeit für eine Serie auf? Weil sie gut ist. Weil die meisten Leute gucken die Serie meistens schon gar nicht mehr, sondern sie haben irgendwie ein Smartphone in der Hand. Und die Serie ist eigentlich der Second Screen. Sie kriegen eigentlich gar nichts mit. Sprich, die gesamte Cinematografie, sprich das Bühnenbild und was weiß ich, was fällt eh hinten runter. Und diese ganzen Nerd-Faktoren. Also keine Ahnung, der Sturmtruppler, der sich den Kopf angeschlagen hat bei Star Wars. So, das ist ein lustiger Nerd-Faktor. Das wissen die Leute heutzutage gar nicht mehr. Oder sowas bemerkt keine Sau mehr. Das hat auch damals nur ein verschwindend kleiner Bruchteil mitbekommen. Ja, aber so, heute bemerkt es gar keiner mehr, selbst wenn du es in Zeitlupe siehst, weil die meisten Leute nicht hingucken. Ja doch, die bekommen das mit, die lesen das im Wikipedia-Artikel. Ja, genau. Ist doch super. Und dann spulen sie nochmal hin. Ja, ist doch super. Ja. Die konsumieren es also bewusst nochmal. Ja, warum heißt Boba Fett Boba Fett? Woher weiß man das, dass Boba Fett Boba Fett heißt? Wird's im Film... Nein, gesagt wird das nicht in der Originaltrilogie. Doch! Doch! Im genau. Extended Cut wahrscheinlich. Nein! Oh Gott, das ist so lange her. Das ist ganz gemein, und zwar... Ich habe Star Wars zum ersten Mal geschaut, als ich 7 war, ja? Also... Nein, der Witz ist der, und zwar, wenn du wirklich dir die Originaltrilogie anschaust, dann ist, dann sagt Vader in Episode 5 ja noch, Kopfgeldjäger, du kriegst deine Kohle schon, keine Ahnung, verpiss dich. Und dann in Episode 6 gibt es diesen Kampf auf diesem Gleiter über dem Sarlacc. Ja. Und da sieht Han Solo nichts. Und Chewbacca brüllt ihm irgendwas entgegen. Und Han Solo fragt ihn nur, hä? Boba Fett? Dreht sich rum und der Kopfgeldjäger semmelt gegen die Barke und fliegt dann in den Sarlacc. Okay. So. Und da hörst du den Namen zum ersten Mal. Das sind so Gimmicks, die bemerkst du, wenn du den Film schaust. Und hinhörst. Aber wenn du quasi auf dein Smartphone, das heißt auf Deutsch, die Leute kriegen noch gar nichts mehr mit, weil sie eh meistens mit ihrem Smartphone beschäftigt. Ja, jetzt ist die Frage, ob das wichtig ist, dass man weiß, dass der lustige Mandalorianer da Boba Fett heißt. Nee, es geht mir nur darum, also gerade solche Geek-Sachen, die kriegst du tatsächlich dann auch nur mit, wenn du sie irgendwo nochmal nachgelesen hast. Ja, aber wie gesagt, das ist kein neues Phänomen. Smartphones schon. Also Smartphones. Ja, aber dass Menschen sowas nicht mitbekommen. Ja, aber heutzutage erst recht nicht, weil sie quasi erst recht auf dem zweiten Screen eigentlich konzentriert sind. Dementsprechend, also allein da frage ich mich halt, ob dieser Medienkonsum tatsächlich so produktiv ist. Weiß nicht, meine Mama hat auch immer mit mir geschimpft, dass ich nicht so viele Bücher lesen soll. Also willst du jetzt rüberschwenken zu Büchern, das ist doch schön. Dann lass uns über Bücher reden und danach noch zu Videospielen rumschwenken. Da können wir dich dann wieder... Bücher. Gab es denn da schon immer ein Überangebot? Also ich meine, so der Buchdruck ist irgendwann so im 16. Jahrhundert erfunden worden, ne? 15. bis 1400 Uhr gerade, oder? Stimmt, Luther. Ja, 1400... nein, 16. Jahrhundert. Luther war... Thesen war 1517. Ja, aber 1400 Okrad ist der Buchdruck doch, oder? Nicht Gutenberg? Ich würde behaupten, es ist Anfang des 16. Jahrhunderts gewesen. Okay, 1500. Also es gab Buchdruck auch schon davor und jetzt... Wir sind ja ein Bildungsservice... ja, Gutenberg. Der Witz beim Buchdruck nach Gutenberg ist, dass du bewegliche Lettern hast. Das heißt, die Buchstaben sind einzeln und können zusammengesetzt werden. Wohingegen früher man so eine Holzplatte hatte und da die komplette Seite reinschnitzen musste. Das heißt, du konntest mit der einen Druckplatte auch nur eine Bibelseite drucken und nicht erst eine Bibelseite und dann mit den gleichen Buchstaben eine Seite 50 Shades of Grey. Schauen wir doch einfach mal nach. Genau. Die Verwendung von beweglichen Lettern ab 1450. Ja, meinetwegen. Ja. Also, wie gesagt, aber der erste Bestseller, also das, was heute 50 Shades of Grey ist, war früher die Bibel. Ja. Aber Fakt ist 1450, also dann doch 15. Jahrhundert. Stimmt. Punkt für dich. Ja, ich bin da nicht ehrenkäsig. Der Mann war in Erfurt auf der Uni. Man kann also auch an schlechten Universitäten studieren. Aber er hat in Mainz gewohnt, also. Ja, genau, und aus Mainz kommen ja bekanntermaßen bis heute nur solche kulturell hochwertige Dinge wie Gutenberg-Bibeln und der ZDF-Fernsehgarten. Ja, wo man singt und lacht oder was. So, ja, lass uns über Bücher sprechen. Gab es schon immer ein Bücherüberangebot an guten Büchern? Also ich. Nein, dann würde ich politisch werden. Das politisch werden. Also ich meine, wenn man davon ausgeht, dass immer ein erfolgreicher und guter Schriftsteller irgendwie mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wird, dann haben sie offenbar irgendwie dieses Jahr einfach niemanden gefunden. Das heißt, so viel qualitativ hochwertige Bücher gibt es nicht mehr, also nimmt man jemanden, der irgendwie Kriegsverbrecher verehrt. Sie haben dieses Jahr zwei sogar. Ja, genau, das Schöne ist über die Frau, deren Namen ich mir nicht mehr merken kann, spricht keiner, weil niemand über sie spricht, kann ich mir den Namen halt nicht merken. Okay. Alle sprechen über den anderen. Ja gut, ich glaube, es ist ja ein typisches männliches Ding, dass man über Männer spricht und nicht über Frauen. Ja, Männer sind halt auch das schönere Geschlecht, also ich kann das verstehen. Das ist deine Meinung. in dem Fall sind Literaturnobelpreisträger meistens nicht die attraktivsten Menschen. Entsprechend. Ist es mir wurscht? Ja, das stimmt natürlich. Nein, aber ein Überangebot an Büchern. Also ein Überangebot an Büchern gibt es also gefühlt schon seit Ewigkeiten. Einen vernünftigen, gut kuratierten Auswahl an Büchern in einer Sparte, wo man wirklich sagen kann, okay, da hat man was davon. Also nehmen wir bitte die Science-Fiction-Sparte. Gab es, wenn du irgendwie mit Science-Fiction angefangen hast, dann war es ja früher schon so, dass du irgendwann gesagt hast, okay... Dann hast du relativ lange ziemlich viel Rotz gelesen. Ja, und halt Krieg der Sterne. Ja. Das Extended Universe, das dann völlig ad absurdum geführt wurde, weil es interessiert keinen Mensch für die Filme. Ja. Also dadurch, dass, dass Science-Fiction-Menschen ziemlich nerdy sind, gab es da immer auch eine gewisse Kurationskultur. Du hattest, es gab relativ lange Magazine, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, und die Science-Fiction-Szene ist dann ziemlich schnell ins Internet gewandert. Genau, und gab es dann Überangebot? Also dass man sagen konnte, okay, ich bin jetzt völlig überfordert und komme eigentlich gar nicht mehr vor lauter Lesen zu sozialen Beziehungen? Schau dir mal den durchschnittlichen Science-Fiction-Nerd an und schau dir, wie viele soziale Beziehungen der pflegt. Und dann die Frage ist, ist das Hobby schuld an den sozialen Beziehungen oder ja. Also ist ja. Das Überangebot an sozialen an Konsumoptionen schuld an den sozialen Beziehungen? Ja, ich glaube, das kann sein, wenn du dich entsprechend damit beschäftigst. Während du bei Serien hauptsächlich ja das Problem hast, dass du viel parallel neu startet, hast du weniger das Problem, dass du Altes nachholen willst. Weil also das Problem von Filmen vielleicht weniger, aber zumindest von Serien ist, Serien altern unheimlich schlecht. Also eine Serie, die vor 10 Jahren gedreht wurde, die sich heute nochmal anzuschauen, das ist häufig was, das grenzt an Fremdschämen, was man sich da anschauen muss. Ich überlege gerade, was hat denn vor 10 Jahren begonnen? Kann man sich noch beispielsweise Californication, kann man sich das heute noch anschauen? Das habe ich nie geschaut, das ist so eine Teenie-Serie, ne? Nein. Das ist David Duchovny bumst Kalifornien. Das würde ich mir auch nicht anschauen wollen, wenn es heute produziert würde. Da schaue ich mir lieber Scully an, die Sextherapeutin macht. Okay, dann was haben wir denn noch? Also, lass mal überlegen, was ist denn so 2005 bis 2010 ansehen. Ja, nehmen wir doch den Klassiker, How I Met Your Mother. Fand ich damals schon nicht lustig. Ja, aber kann man sich das heutzutage noch anschauen? Ja, das funktioniert noch. Und Storytelling klappt auch. Dann, Ich hab's nie gesehen, so von Menschen, die es damals nicht gesehen haben und sich heute anschauen, die meinen, es ist nicht so pralle. Lost, funktioniert Lost. Also mal abgesehen davon von 5. und 6. Staffel, die ja einfach das Ding in die Grütze fahren. Das Experiment will ich starten. Ich habe Lost ja nicht geschaut. Es ist jetzt bei Prime verfügbar und ich will es mir mal anschauen. Ja, aber ich weißt ja eh skeptisch, schon, dass alle am Ende tot sind. Also es ist ja wurscht. Das wusste ich bislang nicht, aber vielen Dank dafür. Nein, ich meine, das ist der ultimative Spoiler, den eigentlich jeder schon wusste. Nein, ich wusste es nicht. Okay, jetzt weißt du es. Toll. Also, es sind alle, aber ich wusste schon von Anfang an, dass ich die Serie nicht mögen werde, weil J.J. Abrams sie gemacht hat. Ja, hat einen Teil davon produziert. Witzigerweise, das Interessante ist ja, er wird ja immer darauf angesprochen. Auch als er Star Wars gedreht hat, wurde er darauf angesprochen. Und dann hat er gesagt, Leute, ich habe damit nichts mehr zu tun. Ich habe da einen Teil davon produziert und danach gehe ich weg. Ja. Ich habe mit dem Ende nichts zu tun, vor allem. Also er wurde tatsächlich bei Star Wars, als er angekündigt worden ist, als der Produzent als Regisseur von Episode 7, haben ihn tatsächlich bei einer Pressekonferenz auch Leute zu Lost gefragt. Also, geht weg! Halt die Fresse! Ich sag da nichts dazu. Ja. Also ich meine, ne, das. Genau. Es geht auch nicht darum, Serien, die du geschaut hast, nochmal zu schauen, dann hast du sowieso eine emotionale Verbindung. Es geht darum, schau dir eine Serie von vor 10 Jahren an, die du bislang nicht kanntest. Ja gut, ich meine, mein Problem ist, wenn ich jetzt Serien schaue, die technisch zum Beispiel aus der Zeit fallen, oder halt sagen kannst, ja, nimm doch dein scheiß Smartphone oder dein drecks Handy in die Hand und ruf an. Ja. Das gibt damals in dieser Zeit einfach kein Handy. Dann sagst du, okay. Nee, auch wie die Leute, wie Figuren in Serien miteinander agieren, interagieren, ist sehr stark Zeitgeist geprägt immer. Und das kann lustig sein, sich das anzuschauen. Das ist meistens, aber irgendwie hat solche awkward Momente. Genau. Jedenfalls, also deshalb, du hast weniger das Problem, dass das, du hast das Problem, dass immer viel Neues nachkommt. Du hast aber nicht das Problem, dass relativ viel da ist aus der Vergangenheit, was du noch schauen musst. Doch, eben schon. Das, was quasi parallel gestartet ist, bleibt ja auch da. Wirklich, was vor 10, vor 20 Jahren gelaufen ist, das musst du dir heute nicht mehr anschauen in Sachen Serie. Ja, aber das, was produziert wird, ist in der Menge so viel mehr als. Also wenn du ein Buch nimmst und es schnell liest, ein Buch kriegst du in einer Woche ganz entspannt weggelesen. Eine Serienstaffel kriege ich in einer Woche ganz entspannt durchgeschaut. Ja, aber das sind dann tatsächlich 24 Folgen in der Regel. Dann hast du Meistens ist es ja weniger mittlerweile. Ja, 24. Also eine klassische Fernsehproduktions... Deshalb sind die meisten 24. Streaming-Serien auch kürzer. Ja, aber 24 mal 60, also das sind schon... 24 mal, dann sind es 40 Minuten aber tatsächlich auch. Ja, der 45 halt. Ja, dann sind eher 40. Also, ich glaube, Homeland oder sowas sind 50, 60 Minuten. Also, das ist schon... Ja, Homeland ist ja auch das Waterboarding unter den Serien. Auch da sage ich nichts über die Qualität. Da könnte ich mich stundenlang drüber ergehen, aber das will ich gar nicht. Wir können mal irgendwann den Seen schmunzetten. Nein, aber tatsächlich das Überangebot an Büchern. Ja, also wenn ich mir so anschaue, so ein durchschnittlicher Verlag haut einfach mal, selbst wenn es ein kleiner Verlag ist, haut der 50 Neuerscheinungen im Jahr raus. Gut, taugen die was? Das musst du ja auch erstmal rausfinden. Ja, aber dafür hast du ja wiederum die Möglichkeit, dich mit Kuration zu beschäftigen. Und bei Büchern geht es ja. Deswegen meine ich ja, bei Büchern ist der Überblick für jeden Kurator in seinem Bereich zumindest noch ein bisschen übersichtlich im Verhältnis zu Serien. Das wage ich zu bezweifeln. Ich behaupte also, wenn du so einen Tausendseiter liest, dann bist du auch mal entspannt irgendwie 2-3 Wochen beschäftigt. Muss den auch mal aus der Hand legen. Ganz viel, was in Literatur passiert, wird einfach nicht abgebildet. Okay, das fällt hinten runter möglicherweise. Okay, ja. Aber dann hast du, das ist ein anderes Problem wiederum. Genau, also da hast du auch das Problem, dass Kuratoren nicht unbedingt hinterherkommen. Das ist ein altbekanntes Problem, deshalb ist diese Unterscheidung zwischen U und E auch mal in der Literatur gemacht worden. U und E. Unterhaltung und ernsthaft. Okay. Es gibt ernsthafte Literatur und es gibt Unterhaltungsliteratur und der klassische Kurator bei Büchern ist ja der Feuilleton-Autor und der beschäftigt sich nur mit E, der beschäftigt sich nicht mit U. Okay. Und U kann trotzdem gut sein, also so ist das ja nicht. Okay, das ist ernsthafte Unterhaltung. Ja, nein, ich meine, es ist für ein Buch nicht schlimm, unterhaltsam zu sein, es kann trotzdem gut sein. Und irgendwie tiefere Botschaften, Wahrheiten über das Leben verbringen. Das Universum und den ganzen Rest. Ja, genau. Douglas Adams ist so ein schönes Beispiel, der fällt eigentlich unter U, aber das ist E. Ja. Genau, und Douglas Adams ist so ein Beispiel, wo du das Problem hast mit Büchern. Das ist ein Klassiker, die man vielleicht doch mal gelesen haben sollte, obwohl die Dinger 40 Jahre alt sind. Ja, man kann es aber nachholen, das taugt auch tatsächlich. Ja, aber dann kommen trotzdem immer neue Bücher nach und du musst. Von Douglas Adams nicht mehr. Ja, von Douglas Adams nicht mehr, aber es gibt ja noch andere Autoren. Und dann gibt es so, ich schaue gerade in mein Regal ungelesener Bücher, da stehen 6 Bände Dune drin. Ja, aber Adams liest du an einem Nachmittag entspannt durch. Ja, das ist dann bist du 5 Nachmittage, 6 Nachmittage, ne? Ja, 6 Nachmittage. Ja, ja, das 6. ist ja nicht mehr von ihm. Ja, gut. Und da Aaron Coyler, da kannst du sogar dann 2 Nachmittage machen. Genau. Weil den musst du dir schon gönnen, den musst du verdauen. Ja. Der ist wirr. Also ja. Wo Adams schon fies ist, ist der richtig wirr. Genau. Aber dann, wie gesagt, du hast einen ganzen Rattenschwanz an Klassikern, mit dem du dich rein theoretisch beschäftigen könntest und du musst immer die Entscheidung treffen, lese ich jetzt was Neues oder lese ich jetzt was Altes? Wenn ich nichts Neues lese, dann entsteht, fällt das auf die Liste der Dinge, mit denen ich mich potenziell beschäftigen müsste irgendwann mal. Aber ich kenne jetzt niemanden, der mir tatsächlich abgesagt hat und gesagt hat, du, nee, heute nicht, ich muss jetzt lesen. Das muss man halt auch dazu sagen. Ja, das liegt daran, dass wir einen festen Podcast-Termin haben und ich die Ausrede nicht ziehen darf, weil das nicht spontan ist. Nein, aber mir hat noch niemand gesagt, du, ich muss jetzt lesen. Oder, nö, heute keine Lust, heute möchte ich lesen. Also das hat mir noch wirklich niemand gesagt. Ich nicht, also das ist tatsächlich regelmäßig ab, wenn irgendjemand mir schreibt, wollen wir was machen? Und ich so, nee, keinen Bock, ich will auf mein Sofa, ich will lesen, ich will keine Menschen sehen. Okay, also wie gesagt, Binge-Reading habe ich noch nie irgendwie auch in dem Zusammenhang von irgendwem gehört. Ich kenne jetzt Menschen, die sagen, boah, das ist spannend, das konnte ich nicht mehr weglegen. Ja. Aber dieses nicht mehr weglegen hat dann meistens nicht dazu geführt, dass die Leute gesagt haben, ja, weil ich musste das jetzt durchhaben und vor allem, die gehen nicht eine komplette Buchreihe durch und sagen, so, ich muss jetzt mal kurz das komplette Expand Universe von... Ja. Womit geht's los? Die Erben des Imperium oder sowas, bis, keine Ahnung, der Stamm der Sith oder sowas. Ja. Das komplette Expansion, das einfach mal einmal durchpauken. Sondern da steckt ja schon der Spaß dahinter, dass du das über Dauer machst. Aber bei einer Serie hast du witzigerweise diesen Effekt, dass du sagst, okay, ich fange morgens an und packe mir irgendwie, keine Ahnung, die neueste Dr. Who House Private was weiß ich was Room Serie rein. Und mach dann abends mein Abendbrot und hab dann die, keine Ahnung, letzte Folge von dieser Staffel geschaut. Und hab dann ein produktives Wochenende einfach nur mit Serie gehabt. Ja, bei Doctor Who wird dir das eher seltener passieren. Das hat was mit der Zellstruktur zu tun. Warum das bei Büchern häufig... Ich hab nicht auf Doctor Who eingehen. Ja, nee, warum das bei Serien häufiger passiert als bei Büchern, weil... ein Buch von der Geschwindigkeit, von der Erzählgeschwindigkeit her anders funktioniert. Das hat mir meistens, das prototypische Buch hat mehr Fluss, das ist zwar in Kapitel aufgeteilt, aber du hast nicht irgendwie alle 40 Minuten deinen Cliffhanger. Und eine Folge, eine Episode der Serie muss dir ja, wenn sie klassisch erzählt ist, eigentlich Bock drauf machen, in der nächsten Woche wieder einzuschalten. Und dementsprechend endet das irgendwie mit einem Cliffhanger und wenn du sie dann auf Streaming verfügbar hast, dann lässt du sie halt weiterlaufen. Ja, aber die werden ja heutzutage für Streaming produziert, das heißt, ob diese Cliffhanger bräuchte, bräuchtest du eigentlich schon gar nicht mehr. Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass Serien, die moderne Machart von Serien, diese Miniserien, so 8 bis 12 Folgen, das ist im Prinzip letzten Endes sind das Filme, wo man sich Zeit nimmt für all das. Du könntest Star Wars auch, wunderbar, du könntest Episode 4 wahrscheinlich irgendwie in 12 Folgen, könntest du eine epische Serie draus machen aus dem einen Film. Also die Autoren haben daraus mehrere Bücher gemacht. Also ja, genau, ne? Und das so ist Sturm über Tatooine, sage ich nur. Ja, also Serien... serielles Erzählen funktioniert halt so. Du musst trotzdem irgendwie Bock auf die nächste Folge machen. Ja, aber Fakt ist, wir sind schon wieder witzigerweise zu Serien rüber geschwappt. Bleiben wir noch bei Büchern. Bleiben wir bei Büchern. Ja, was also gibt's? Warum funktioniert es bei Büchern nicht? Also, dass man sagt, oh, ich muss jetzt, also, du fragst ja die Frage, ist es legitim, soziale Beziehungen für Medien aufzugeben? Ja. Also, die Antwort lautet übrigens nein, aber... die Antwort lautet ja, liebe Nerds. Die Antwort lautet nein und gerade das Buch ist der perfekte Beweis dafür. Niemand sagt, du, ich muss jetzt dieses Buch, weil ich habe ein Überangebot an Büchern, ich muss jetzt. Bei einer Serie sagen die Leute, nö, ich habe jetzt keinen Bock, ich verlasse das Haus nicht, ich will jetzt heute den ganzen Tag nur. Die sagen aber auch nicht, ich habe so ein Überangebot, sondern ich will das jetzt gucken. Das ist ja ein Problem. Ja doch, die sagen das schon unter gewissen Voraussetzungen, weil die sagen natürlich, hier, ich habe ja noch dieses das und das und das und das, was ich gucken möchte. Und ja. Dementsprechend, die müssen quasi samstags und sonntags schon teilweise das gesamte Portfolio durchheizen, weil sie sonst ja quasi am Montag auch im Büro oder in der Schule quasi gar nicht mithalten können. Die spannende Frage wäre jetzt... Weil du dann mit den Spoilern konfrontiert bist. Ja. Stehen sie... sagen Bücher-Nerds das einfach nur nicht, weil sie sich nicht trauen, weil es sozial nicht so akzeptiert ist, ein Date für ein Buch abzusagen und lassen sich deshalb auf gar kein Date ein? Nehmen wir die Frage nochmal mit zu einem anderen Medium. Nehmen wir die Frage nochmal mit zu Videospielen. Würdest du für ein Videospiel ein Date sausen lassen? Kann ich an jedem Punkt speichern? Ja, nehmen wir mal an, du kannst an jedem Punkt speichern. Dann... Also wir reden jetzt von Offline-Medium. Wir reden jetzt nicht von Online-Medium, weil Online-Spiele... Ja, ja, klar. Mir hätte sich die Frage gestellt, okay, ich bin gerade mitten in einem... ich bin gerade mitten irgendwie in meiner Super Mario... in meinem Super Mario-Level und dann ruft mich jemand an und fragt, Bock auf ein Date, jetzt oder nie? Würde ich sagen, nee, ich muss ja erst zu Ende. Ich muss erst den Level schaffen. Ruf mich in 5 Minuten nochmal an. Ja gut, das geht ja. Das heißt aber nicht, dass du sagst, nein, ich komme nicht, sondern du sagst, okay, also heutzutage hast du in den meisten Spielen, jetzt nehmen wir mal nicht irgendwie so diese Spiele, die noch eine Stunde einen Bosskampf, wo sich ein Bosskampf um eine Stunde zieht, sondern nehmen wir mal wirklich so ein Spiel, wo du quasi sagen kannst, okay, ja, ich, keine Ahnung, in 10 Minuten ist das Spiel vorbei, dann gehe ich duschen, dann bin ich fertig und dann kann ich das Haus verlassen. Bei so einem ausführlichen Rollenspiel, wo ich mitten in einer Quest stecke, die sich... kann man speichern. Ja, kann man speichern, dann kommt man aber aus der Story raus und das kann ich tatsächlich nicht leiden. Also ja. Deshalb zocke ich so wenig, weil das meistens bedeutet, dass ich mich dann eine Woche krank melden muss und nicht mehr schlafe, damit ich das Spiel durchbekomme. Ja, da muss ich sagen, in dem Fall muss man bei Videospielen 2 Elemente mit reinnehmen. Du hast nämlich 2 Probleme bei Videospielen. Was das Überangebot angeht. Du hast nicht nur ein Überangebot an Auswahl an Medien, sondern du hast auch noch ein Überangebot an Masse, an Content in Spielen. Ja. Also wenn du dir so ein Assassin's Creed anschaust, dann kannst du dich ja fasziniert mit London beispielsweise beschäftigen in Syndicate. Oder bei Assassin's Creed Unity bist du in Paris zu Zeiten der Französischen Revolution. Kannst du dich wunderbar mit beschäftigen, kannst du dir alles anschauen, kannst Krimi-Fälle lösen und so weiter und so fort. Und zack, bumm, hast du auf einmal 80 Stunden auf der Uhr und denkst du so, sag mal, ich bin in der Story noch gar nicht so richtig durch. Mhm. Und dann hast du irgendwann den Schmackes, dass du einfach nur noch die Story durchheizen möchtest irgendwann. Hm. Also ich glaube, Spiele sind so mit das Eskapistischste, was dir passieren kann. Ja, also sagen wir mal so. Das wirklich dein Sozialleben kaputt machen kann. Sehr effektiv. Ja, deswegen nehme ich die Online-Spiele explizit raus, weil du dann natürlich nochmal eine andere Sozialdynamik hast, weil Online-Spiele haben eine Sozialdynamik, wo du quasi anderen Leuten, die auf einer anderen Stelle eines Rechners sitzen, wiederum sich darauf verlassen, möglicherweise, genau, dass du in dem Augenblick da bist. Da hast du Sozialkontakte, genau. Deshalb sind Online-Game-Zocker keine echten Nerds. Ja, doch auch, aber ich nehme sie mal raus. Also die sind nochmal eine spezielle Form von Nerds. Und wenn du da sagst, nein, ich möchte jetzt nicht das Haus verlassen, dann hat es meistens einen anderen Grund, weil du dann quasi gerade mit anderen Leuten schon interagierst. Du hast da quasi und mitten in einem Rage steckst. Ja, sowas. Oder du bist gerade irgendwie bei einem Dorffest oder was weiß ich was. Und dementsprechend, nee, das ist nochmal eine andere Welt. Aber wirklich dieses... Und beim Überangebot an Videospielen, da haben wir ja eine überschaubare Zeit. Also ich meine, da... fangen wir irgendwann Mitte der 80er an. Mit Arcade. So mit Arcade und gehen dann so in die 90er, also und kommen dann mit den Konsolen. Und Ich wollte gerade sagen, also richtig schön wird's, wenn du eine Konsole und einen PC hast. Ja, aber nehmen wir immer nur die PC-Welt. Und auf der PC-Welt ist es ja tatsächlich so, da gab es ja in den 80ern gar nicht so ein extremes Überangebot an qualitativ gutem Material. Ich habe in den 80ern noch nicht gezockt, deshalb bin ich da raus. Ja gut, also wenn du dir so... Also ich habe in den 80ern gezockt, aber da hießen meine Spiele eher so Obstgarten und so. Ja, wenn du... Weiß nicht, hast du mal in die Bibliothek vom C64 reingeschaut? So Giannis ist das Terricane, ja, Kommando 64, Kommando... Ich kenne es, ja. Ja, so viel Gutes gab es da halt nicht und viel basierte halt auch darauf, dass du gemeinsam dann gespielt hast, was gerade so World Games, Summer Games, Winter Games und so weiter und so fort. Also das waren ja alles so Spiele, die man schon wieder gemeinsam gespielt hat. Da war ja schon die soziale Komponente dahinter. Damals gab es witzigerweise zum Beispiel sehr, sehr viel unkuratiertes Wildwuchsmaterial, das du halt auch spielen konntest. Also wenn ich mich so entsinne, in den 90ern... Kuratiert war es ja tatsächlich schon. Ja, aber es gab auch viel... Nee, ich sage ja, es gab auch viel Wildwuchs, den du spielen konntest. Der... Also heute würde man es Indie nennen. Ja. Früher gab es Indie auch. Da hieß es Shareware. Du hast eine Diskette bekommen, du konntest das Spiel testen, ein paar Level. Und wenn du es haben wolltest, musstest du es dir kaufen. Dann musstest du dem Typen, der das Original davon hatte, einen Zehner rüberschieben, dann hat er dir die Originaldiskette gegeben. Du konntest es dann wiederum in deinem Freundeskreis verbreiten. Ja. Aber genau, ich wollte sagen, das ist auch also gerade dieses frühe Computerspiele oder Konsolenspiele-Ding, das ist eine ganz krasse Art von Kuratierung eigentlich. Ja, aber du hattest zumindest eine breite Masse, die du halt auch mit Schrott teilweise erreichen konntest, mit Shareware. Aber wenn dann einer mal das hatte, dann war es halt auch so, dass du nicht gesagt hast, boah, nö, wir gehen jetzt noch dahin und kaufen noch dies und das und das und jenes, sondern du hattest tatsächlich das, was da war, das wurde eigentlich im Freundeskreis auch rumgereicht. Genau, was Gutes wurde weitergereicht. Ja, nicht nur was Gutes, teilweise gab es auch einfach nur, was da ist. Also es gab in dem Fall quasi dieses Überangebot, gab es gar nicht, weil du musstest das nehmen, was du auch teilweise bekommen hast. Okay. Also es gab da so diese pixeligen Strategiespiele, wo du deine Insel bauen konntest und dann musstest du da Gebirgszüge und was weiß ich was, und dann musstest du irgendwie Einheiten setzen und die musstest du von A nach B ziehen. Mhm. Total banales Spiel, seltsame Mathematik dahinter, aber das haben wir gespielt, weil das war halt da und das hatte dann am Ende jeder auf seinem Rechner, weil es gab halt eine CD, von der aus man es installieren konnte. Du denkst, es ist eigentlich zu monomedial. Ihr hattet ja immer noch die Alternative gehabt, euch einen Film im Fernsehen anzuschauen. Ja, oder ein Buch zu lesen. Ja, wir sind ja momentan in den einzelnen Medien erstmal unterwegs. Weil, ich wollte da trotzdem nur nochmal drauf hinweisen. Ja, wenn du es so... Weil, wenn du sagst, wir hatten ja nichts. Ja gut, das Fernsehen hatten wir halt. In dem Fall hattest du ja nicht die Auswahl zu sagen, boah, jetzt ziehe ich mir eine Serie rein, sondern du hattest ja nur analoges Fernsehen. Ja, aber du hattest die Auswahl, ich kann auch einen Film schauen oder... Ja, aber in dem Fall, auch da merke ich so, das war immer so ein Zusammenspielen irgendwie. Deswegen ist es so schwierig. Also, aber wenn du mal tatsächlich alleine gespielt hast, dann hat es halt so einen Fußballmanager, den du allein gespielt hast oder solche Sachen. Mhm. Oder irgendwelche Shooter, solange es noch offline war. Aber da war halt auch viel Wildwuchs. Der kam halt auch viel über Shareware zustande. Und dementsprechend, das gab Kuratierung. auch da. Aber auch diese Shareware-Sammlung, das gab's dann ja später, diese Sammlungen auf CD, wo du 100 Shareware-Spielchen drauf hattest. Ja, das gab's auch. Das war ja auch schon eine Art von Kuratierung. Da musste ja auch jemand die Auswahl getroffen haben, die Shareware kommt drauf und die Shareware kommt nicht drauf. Man hat sich manchmal gefragt, warum da 25 unterschiedliche Backgammon-Varianten drauf sind. Und nur ein Commander Keen, aber ich verweise dich an der Stelle mal an die ganzen Videospiel-Zeitschriftenhersteller aus alter Zeit. Ich glaube, die können dir erzählen, wie solche Shareware-Disketten zustande kamen, dass man einfach manchmal happy war, dass man noch so ich meine gar nicht die von aus den Spielezeitschriften. Ja, die flogen meistens mit in dem gleichen Dunstkreis. Ja, in dem Ähnlichen. Du hast die aber auch so auf Messen bekommen und sowas. Ja, wie gesagt, 25 unterschiedliche Backgammon-Versionen und sie waren alle scheiße. Du hast nur alle verloren. Ich habe alle gewonnen, das war das Problem. Also, ja, Fakt ist, du hattest, also, dieses Überangebot an Videospielen gab es damals nicht. In der Zwischenzeit hast du aber das Problem, wenn du jetzt heutzutage in eine Steam-Bibliothek gehst und mal schaust, was kann ich denn spielen? Und gibst einfach wieder unseren Lieblingsbegriff Science-Fiction ein, dann hast du so dieses... Okay, schwierig. Oder nimm mal den schönsten Begriff des letzten Jahres oder der letzten Jahre, Survival. Gib mal Survival ein und schau mal, wie viele Survival-Spiele es gibt. Ich glaube, den Trend habe ich bis heute nicht verstanden. Mein liebstes Survival-Spiel heißt ja Survival of the Fittest und das finde ich anstrengend genug, weil man da nicht auf Pause drücken kann. Nein, aber tatsächlich, Survival ist so das Schlagwort des letzten Jahres oder der letzten 2-3 Jahre vielleicht. Ich glaube, so viele Survival-Spiele, wie in den letzten 3 Jahren rauskamen, gab es in den 50 Jahren Videospiele davor nicht. Seit, was war das erste Videospiel? Hello. Ja, aber, ja. Das erste Videospiel war, glaube ich, die erste E-Mail, die von A nach B geschickt worden ist, so Hello World oder sowas. Wahrscheinlich. Der Witz ist ja, bei Videospielen fällt es mir eigentlich relativ leicht zu entscheiden, das will ich gar nicht spielen oder ich merke relativ schnell, das taugt mir nichts. Das dauert so meistens so 5 Minuten. Du hast die Wahl zwischen, das will ich nicht spielen und das taugt mir nicht. Ja, das passiert relativ häufig, deshalb zocke ich so wenig, weil ganz viel, was ich mir anschaue, da lese ich nur und dann will ich das gar nicht und dann vielleicht klicke ich mal in die Demo rein und dann hat sich die Sache nach 5 Minuten wieder. Ja, aber wenn du dann ein Spiel gefunden hast, das dir gefällt, aus dem Überangebot, das es ja tatsächlich inzwischen da gibt. Ja, dann war es das wieder mit meinen Sozialkontakten. Okay. Beispiel? Sims oder was? Sims ist ganz schlimm. Also wenn ich dir das nächste Mal sage, ich habe wieder angefangen Sims zu spielen, dann nimm mir es weg. Okay, warum? Keine Ahnung, das ist so phasenweise. Aber Sims ist doch so ein Spiel, wo du sofort abspeichern kannst und sagen kannst, okay, Freunde, ich bin in, keine Ahnung, 3 Wochen wieder da. Ja, aber ich will Geschichten erzählen. Ja, aber das ist so ein Leben nachspielen und dann will ich wissen, wie es weitergeht. Und erstens, du entscheidest selbst, wie es weitergeht. Zweitens, du kannst abspeichern und jederzeit weitermachen. Ja, aber trotzdem, ich will ja wissen, wie es weitergeht. Ich bin emotionally involved mit meinen Charakteren bei Sims. Also, die dann zurückzulassen, ist echt böse. Für echte Menschen. Für andere Menschen. Ach je. Für andere Menschen. Ich bin mir da nach wie vor nicht so sicher, ob die echt sind. Also... ich habe da so einen gewissen Grundzweifel. Okay, also wir haben jetzt festgestellt, wir haben ein Überangebot an Videospielen, das kuratiert werden muss und wenn du es denn anfängst, dann lässt es dich nicht los. Serien sind bei dir auch ein Problem. Bücher sind ganz schlimm. Bücher sind ganz schlimm, halten dich zwar nicht unbedingt von sozialen Interaktionen ab, aber sind zumindest aber noch... Also Moment, verschieben soziale Interaktionen gerne mal. Ja, nicht so brutal wie Videospiele und... Serien, aber sind quasi noch so das Füllmaterial zwischendrin. Mit Fernsehen hast du jetzt nicht mehr so viel am Hut. Podcast hörst du jetzt in der Zwischenzeit auch. Okay, und jetzt kommt nicht der Clusterfuck. Der absolute Medien. Ja, und jetzt genau das Problem. Also, wir hatten jetzt die einzelnen Medien durchexerziert. Jetzt das komplette Medienpaket. Ja. Also haben wir ein Überangebot an medialen Overkill. Deshalb, wir haben ein Medienangebot. Ein Überangebot, also so einen richtigen Overkill. Also du könntest mit allem. Stirbt dir noch keiner. Du könntest mit allem, was du täglich an Videospielen, Podcasts, Serienmaterial und so weiter und so fort produziert bekommst, was möglicherweise in deine Zielgruppe, wo du die Zielgruppe dafür bist, also wirklich die interessierte Zielgruppe. Es gibt so eine schöne Statistik. Jeden Tag werden auf YouTube so und so viele Minuten hochgeladen. Ja, es gibt auch Zählungen, wie viele Serienstaffeln in den USA pro Jahr neu anlaufen. Das sind, glaube ich, 425 oder so. Ja, also im Grunde hast du jeden Tag werden, glaube ich, ein Hundertfaches an Tagesmaterial auf YouTube hochgeladen. Das heißt auf Deutsch, du brauchst 100 Tage, um einen Tag YouTube nachzugucken. Grunde hast du ein Überangebot an qualitativ anständigen Serien aus deinem Interessensspektrum. Jedes. Und wenn du das kombinierst, Videospiele, Serien und so weiter, nein, dann ist es immer noch nicht legitim. Weil gerade die soziale Interaktion holt sich ja dann quasi raus und rettet dich vor diesem Schwachsinn. Weil du kannst nicht alles gucken. Du kannst nicht alles durchspielen, du kannst nicht alles hören und du kannst nicht alles lesen. Aber so viel, wie nur geht. Ja, um es dann wem zu erzählen. Wieso erzählen? Oder um dann nicht mit wem auch immer auszutauschen. Warum? Weil konsumiertes Wissen nur dann wohl doch einen gewissen Wert hat, wenn es hinausgetragen wird und im Austausch verfestigt und vervielfältigt. Ich freue mich still vor mich hin. Ich sehe schon. Nein, also ich bin da tatsächlich irgendwie... ich klinge da fast schon ein bisschen, glaube ich... Ich frage mich gerade, was das Gegenrezept für dich gegen den Overkill ist. Nein, es gibt kein Gegenrezept gegen den Overkill. Du brauchst eine gefestigte Persönlichkeit. Du brauchst eine vernünftige Kuratierung und du musst irgendwann mal tatsächlich einfach die Reißleine, glaube ich, ziehen. Also ein schönes Beispiel, weil ich es gerade vorhin hatte, was halt Online-Spiele auch noch so mit sich bringen, ist beispielsweise, du zahlst für ein Online-Spiel ja eine gewisse Penunze. Ja. Du zahlst ein bisschen Kohle dafür. Und eigentlich möchtest du die Kohle möglichst gut nutzen. Also du spielst nicht nur 2 Tage im Monat und zahlst dafür dann über 12 bis 15 Euro. Ja, genau. Deshalb guckst du auch nicht nur an 2 Tagen im Monat Netflix, weil du dafür auch zahlst. Eben. Und im Grunde hast du quasi durch diesen monetären Einsatz quasi dann erst recht nochmal so einen gewissen Bedarf, dass du dranbleibst. Mhm. Und möglicherweise ist halt, weswegen zum Beispiel so ein Spiel wie World of Warcraft ja auch teilweise so verfangen hat. Nicht nur, weil es eine fesselnde Welt ist, sondern auch weil es die Kohle bei vielen Leuten war. Und die Kohle hatten sie halt nur einmal auszugeben. Und wenn du die Kohle für ein Spiel ausgegeben hast, konntest du sie nicht für ein zweites Spiel ausgeben. Das ist das eine Geheimnis dahinter. Ich rede aus dem Wissen, dass man als Student nicht so einen Arsch voll Kohle hat. Und B, konntest du deinem Freund nicht in dir ausgeben? Ja gut, das wollte man ja nicht. Man musste ja sich erstmal selbst eins leisten. Ja. Also ich meinte jetzt Freund, nicht... Ja, Kollege, also Kumpel. Nein, eben nicht. Also du konntest deinem Partner. Genau, ich hatte kein Geld für Dating, weil ich ja World of Warcraft. Also genau, also ja. Also so jetzt. Date. Warum soll man einem Date einen ausgeben? Das habe ich bis heute auch nicht verstanden. Darüber können wir bei Gelegenheit auch mal philosophieren. Jawohl. Da machen wir eine kurze draus. Okay. Ja, apropos kurz. Kurz können wir noch erwähnen, dass wir noch Hausmeister immer... Hausmeister mal, bitte. Ich bin hier. Ich drehe mir jetzt eine Kippe. Ja, wir können noch kurz erwähnen, dass wir bis zum 31. Oktober gerne noch Leute hätten, die sagen, hey, bewichtelt mich, weil irgendwann muss der ganze Spaß auch produziert werden. Dementsprechend bis Ende Oktober wäre das mal schön, wenn bis dahin nichts kommt. Und wir sind mal, glaube ich, so transparent und sagen, bisher seid ihr echt alle total faul. Dementsprechend, wenn bis 31. Oktober nichts kommt, dann bewichteln wir halt einfach, wen wir wollen und Oder wir bewichteln uns selber. Oder wir bewichteln uns selber und nehmen eine Folge im Stile der ersten Staffel auf. Oh mein Gott. Ja, genau. Wir könnten eine Folge im Stil von Gemischtes Hack aufnehmen und die nur auf Spotify releasen. Also ja, die sind auch nur exklusiv, richtig. Ja. Dementsprechend, wenn da nichts kommt, bewichteln wir entweder, auf wen wir Bock haben, keine Ahnung. Oder wir bewichteln uns selbst, schauen mal, keine Ahnung. Irgendwas kriegen wir schon hin. Vielleicht bewichteln wir auch einfach komische Babylon 5 Podcasts, die es dann nicht veröffentlichen. Wurscht. Auf alle Fälle, das ist das eine. Das andere ist, wir haben eine Anfrage zu einer Review bekommen. Wir schauen uns das Ding mal an. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, wenn ihr in eine Review-Anfrage reinschreibt, hey Freunde, ich habe diesen Podcast hier entdeckt. Ich habe keine 5 Minuten darin ausgehalten. Dann wirkt das nicht unbedingt wie etwas, was empfohlenerweise zu reviewen ist. Also wir wollen halt nichts in die Pfanne hauen, weil es kacke ist. Genau. Also es sei denn, du wolltest uns damit mitteilen, dass irgendwie, keine Ahnung, der Podcast wie Heroin wirkt und man den nur in kleinen Dosen konsumieren darf. Ich habe keine 5 Minuten durchgehalten, ist durchaus ein Satz, wo ich sag, und da erwartest du, dass wir ihn reviewen. Ernsthaft? Also wir schauen uns die Sache mal an, wir schreiben den Podcast bei Gelegenheit auch mal an und bitten um eine Stellungnahme. Ja, um einen Pick, also ja, um einen Editor's Choice. Und dann reviewen wir ihn auch. Allerdings möchte ich darum bitten, dass man in Zukunft uns, wenn man solche Review-Anfragen oder Review-Vorschläge schreibt, bitte nicht irgendwas schickt, was schlimm ist. Also zumindest nicht in der Ansage sollte es schon so schlimm sein. Weil dann, das klingt schon, wir hatten es, glaube ich, mal irgendwann erwähnt, dass wir nicht niemanden in die Pfanne hauen wollen. Genau. Also wir wollen nicht, die Review dient nicht dem Zweck, ein brutaler Verriss zu sein. Genau, wir kuratieren nicht, wir streicheln. Na, wir sind schon auch kritisch, wenn Kritik nötig ist, aber ja, wir streicheln trotzdem. Man kann auch feste streicheln. Ja, Kritik, da sollte halt die Option haben, dass sie dann auch vielleicht so den Mehrwert dann doch mit sich bringt, dass der Kritisierte sagen kann, ja, der hat total recht und ich kann dran arbeiten, oder dass der Kritisierte sagt. Und für alle, die das genauer wissen wollen, wir haben da mal eine Folge zugemacht. Genau, also ja, das piepen wir übrigens, was ich da gesagt habe. Nicht, dass es irgendwer. Was? Das piep ich alles. Piep, alles weg. So, Zensur. Ich werde hier in meinem eigenen Podcast zensiert, du. So, auf alle Fälle. Soviel zur Hausmeisterei. Ich meine, man findet uns wie immer auf Spotify, iTunes, Feed und in jedem vernünftigen Podcatcher. Genau. Ansonsten kann man auf dielite.org reinschauen oder auf Facebook, wo wir gerade witzigerweise die 2000 Fans-Marke geknackt haben. Wup, wup. Warum auch immer. Danke, liebe russischen Bots. Danke, liebe russische Bots. War ein Gebot. Dann haben wir immer noch Twitter, wo wir gerade ein bisschen inaktiv bis wenig politisch aktiv sind, sagen wir mal so. Aber es sind auch gerade SPD-Wahlen, wir wollen ja nichts verschreien. Genau. Jetzt über die SPD herzuziehen, ist halt auch so wie... Ja, Leichenflatterei ist bäh. Ist halt auch wie einem toten Junkies Heroin zu klauen und sagen, hey, willst du? Hilft ja nix. Was haben wir noch? Instagram. Instagram, da würde ich mehr posten, wenn die Kamera von meinem Smartphone gehen würde. Ansonsten müssen wir halt mit Stockfotografie arbeiten für jede Folge, aber ja... Uninteressant. Momentan uninteressant, könnte spannender werden, wenn wir tatsächlich mal mit optischem Content arbeiten. Ansonsten gibt es da zumindest immer den Hinweis auf die neueste Folge und man kann sich da mit Leuten austauschen, wenn man das möchte. Uns folgt da allerdings nicht so wirklich der Pöbel. Genau. Und das ist auch gut so. Ja, mir reicht ja schon Facebook. Richtig. Ja, ansonsten haben wir noch irgendwas. Man kann uns E-Mails schreiben an zeilenende@dieelite.org und auswärtscd@dieelite.org. Genau. Und ansonsten kann man uns lieb haben, knuddeln, umarmen. Auch Rezensionen schreiben auf iTunes. Genau. Also wir kriegen ja da beziehungsweise Rezensionen im Halbjahrestakt. Es wäre also mal wieder an der Zeit. Ja, andere kriegen Verrisse im Minutentakt, das ist halt... Ich nehme auch Verrisse im Minutentakt. Ja, ich hab die Tage mich mal auf iTunes ein bisschen umgeschaut und manche Podcasts kriegen tatsächlich alle 3 Tage mitgeteilt, dass sie kacke sind. Das ist... Uwe Boll hat einen eigenen Podcast? Dr. Uwe Boll, Entschuldigung. Wo hat denn er doktoriert? An der Ruhr-Universität? Ich weiß es nicht, aber zu Bottrop. Er ist Dr. Uwe Boll, das habe ich in dieser Talkshow mit der mit Böhmermann und Roche gelernt. Ah, stand ja, auf seinem Namensschild drauf. Ja, ich weiß, Dr. Uwe Boll. Ja, ich weiß, er hat tatsächlich Doktor. Dr. Uwe Boll. Ich nehme mal an, die Grütze, die der so absondert, Politikwissenschaft. Nee, Ökonom. Wenn, dann ist er ein Ökognom. Oh mein Gott. Ja, ich glaube schon, dass der ein Ökognom ist. Also der wird unter Garantie in Doktor in Kohle machen gemacht haben und das hat er ja auch bewiesen, dass er es kann. Also ich meine, sagen wir es mal so. Vielleicht ist es auch ein Doktor in Alchemie aus Scheiße Gold. Oder aus Gold Scheiße. Nee, ich glaube, der hat ein Ökognom. Ja gut. Diplom. Ja gut. Doktor. Genau, jetzt haben wir Uwe Boll auch noch ein bisschen... Genau, wir haben dieses Mal auf ein paar Podcasts erwähnt, ein paar Bücher, ein paar Serien, ein paar Videospiele. Ja, die Elite, euer qualitativ hochwertiger Kulturpodcast. Ja, wir haben nicht gesagt, was wir davon halten. Das ist natürlich auch mal schön. Das machen wir bei Gelegenheit. Ja. Okay, in diesem Sinne, ja, macht's gut. Macht's besser. Tschüss. Tschö.